2-2. Guten Morgen, mein Name ist Eigner. Ich hatte einen Termin. Morgen, Herr Eigner. Waren Sie in diesem Quartal schon mal bei uns? Nein, in diesem Quartal noch nicht. Dann brauche ich Ihre Krankenversicherungskarte. Hier, bitte. Muss ich warten? Nein, Sie können gleich ins Arztzimmer gehen.